Ich weiß gar nicht, was sie haben. Also, das ist doch wissen Sie zufällig, wo wir reingekommen sind? Hallo, wissen Sie, wo wir reingekommen sind? Oder ist durch die Explosion der Ausgang verschüttet? Nee, weiß gar nicht. Aber wenn wir die Schienen finden könnten, dann könnten wir die Schienen entlang gehen und zum Ausgang oder zum Eingang kommen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir uns ein bisschen orientieren könnten, wo Norden und... Ruhe! Ich bin gestolpert! Entschuldigung! Über die Schienen! Über die Schienen! Sie ist über die Schienen gestolpert! Ich bin über die Schienen gestolpert! Sie ist über die Schienen gestolpert! Stolz! Stolz! Ich bleibe! Ja, früher ich hattest du auch immer so einen Spürsinn! Ich bleibe hier! Wenn Roger nicht rauskommt, komme ich auch nicht raus! Ich werde auf jeden Fall jetzt gehen! Wir sollten Roger nicht allein lassen! Na, warum? Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Ich will überleben! Das können Sie ja immer noch. So schnell stoppt man nicht. Nee, aber wenn jetzt hier die Decke einstürzt, oder ich meine... Oder die ist ziemlich sicher, die Decke. Glaube ich zumindest. Nicht ja, wahr, will ich doch hoffen. Da läuft jemand weg. Roger! Nicht schreien! Hinterher! Hinterher! Wenn sogar die Frauen das schon sagen. Hört ihr das? Das ferne Quietschen der Bremsen, das aufgeregte Murmeln der Passagiere da drin und bald vielleicht das finale Große, das kommen wird. Ich hab alles vorbereitet. Ich, der Verrückte, den niemand ernst nimmt, der absichtlich mit Akzent spricht, obwohl er ist gar kein Franzos. Ihr denkt, Transsilvanien ist nur für alte Gruselmärchen, die man erzählt. Aber ich hab den Zug gestoppt, mitten im Tunnel, 16 Kilometer schwarze Nacht und ich hab den Schalter umgelegt. Eine kleine Sabotage, die den Kessel zum Kochen bringen wird, Dynamit, zu plump das ist, Gift, Gas, zu leise, das finde ich. Nein, etwas Feineres. Etwas, das jeden Moment kann losgehen, ohne unbedingt sein zu müssen physisch. Die da drin geblieben sind, sie ahnen noch nichts, die Armen. Sie schreien noch nicht. Noch nicht. Und die vier Entkommenen? Catherine, die immer tut so tough, die Kleine. Roger, der Vernünftige, der meint, alles sei nur Einbildung, nur im Kopf. Eliza, die laute alte Freundin aus der Schule. Und ihr Lionel, der Umtriebige. Ihr seid rausgeklettert aus dem Zug. Wie clevere kleine Detektive aus einem schlechten Krimi, den man liest. Ihr dachtet, ihr könnt dem Schlimmsten entkommen. Aber ihr im Dunkeln. Ihr fühle ich mich zu Hause, moi. Ich schleich um euch herum. Werf Steine, lass Rohre klirren. Eure Nerven, sie zittern schon wie Blätter im Wind, die flattern. Kommt nur, sucht mich, Messami, sucht den Zug, den Ausgang sucht nur. Der Tunnel ist lang, très long. Und das Desaster, das war vielleicht sein Anfang, oder es wird noch kommen. Au! Au, gestolpert. Mein Fuß. Wir können hier nicht zurücklassen, wir müssen noch laufen. Ah, mein Fuß. Ich laufe hinterher. Sie beiden kümmern sich um die. Nein, um kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch nicht um mich. Rettet euer Leben. Ja, okay, das machen wir. Halt, also was auch nicht gemeint. Bleibt hier. Ich wollte nur mal sehen, was ihr da macht. Ja. Der Kontrolleur ist auch schon weg. Hey, Kontrolleur! Er ist weg? Ich höre ihn jedenfalls nicht. War das der Kontrolleur? Ich glaube, 901. Und wir? Ich würde sagen, wir verstecken uns. Sie haben recht. Aber ich glaube, da kommt er. Da ist eine Felsnische. Ich gehe rein. Wiedersehen. Nein, da will ich nicht rein. Das wird zu dunkel. Catherine, komm. Nein, ich gehe hier hin. Hier in den Felsen. Hallo. Ich bin's, Roger. Angst um dich. Hier läuft nämlich ein Mörder in der Halle rum. Oder überhaupt läuft hier ein Mörder rum. Ich dachte, das wäre Eliza gewesen. Der ist hier ganz in der Nähe. Los, kommt alle in die Höhle rein. Ich glaube, ich höre ihn schon wieder kommen. Sind wir